Wie harmonische Synthie-Pop-Musik klingt, die Depeche Mode Anfang der 80er produziert haben, wenn man sie härter macht, also wenn man sie härter produziert, ja schon fast mit Techno-Elementen versieht, das dokumentiert Neurotic Fish aus Bochum. Ein Sound, der durchaus Eigenständigkeit beweist, obwohl er auch seine Wurzeln nicht verleugnet. Neurotic Fish mit Music for a Paranormal Life.